Da, er rennt den Hügel hinunter. Und die Männer, die verfolgen ihn. Ja, dahinter steckt bestimmt dieser Cleaner. Und gleich haben sie ihn. Hinterher, Leute. Ja. Wir lassen Bell. Die grausigen Todesschreie der Vampire hallten durch das Gewölbe. Doch niemand kam dem Untoten zu Hilfe. Die Eichen splitterten.